die weit noch die Städte der Weg in die Land. O wär er zu gut, alles vorbei, nicht drauf, es bricht mir das Herz entzwei. Ich glaub, es bricht mir das Herz entzwei. Ich hab in der Welt nur Dinge geliebt, nur ihn, den jetzt man den Tod verdient. Bei klingendem Spiel wird Paradier, dazu bin auch ich, doch auch ich komm an dir. Dazu bin auch ich, komm an dir.